Hallo, ich bin heute ein bisschen schüchtern, aber darauf bauen wir auf. Und wir erklären euch, warum man seine Notdurft nicht am Baum macht, weil es gibt ganz viele andere Möglichkeiten in Berlin. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der froh ist, dass er sein Essen nicht selber jagen muss, denn er wüsste ja gar nicht, wo Pommes leben. Hier ist René, Hallöchen. Ja, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten zur 123. Ausgabe. 1, 2, 3. Heute One, am two, three. wunderschönen 16.10. Ja. Oktober. Mitten Der Oktober. 16.10. Oktober, ja. Ja, und heute mit genehmigten Sonderurlaub nicht dabei, Marc. Marc, für die Fans an die gern Marc hören, müsst ihr euch noch gedulden. Aber nicht abschalten. Nee, definitiv nicht, denn wir werden Marc beide würdig vertreten. So, Ja, definitiv. Schöne damit Grüße an Marc. hätten wir das Wichtigste geklärt. Ja, wir sind zu zweit heute. Und Und wir wir sind sind auch aus ein dem bisschen Homeoffice. früher. Ja, wir sind zum ersten Mal aus dem Homeoffice wieder seit langem. Und dazu muss man auch sagen, es ist die letzte Sendung in der Sommerzeit in Oh, diesem Jahr. wann werden die Uhren umgestellt? Im Oktober. Stimmt, wann denn? Am letzten Sonntag im Oktober. Das wäre dieses Jahr der. Warte, jetzt überraschst du mich. Aber zum Glück haben wir hier einen Kalender. Das ist der 29. Oktober. Am 29.10. werden die Uhren in welche Richtung gestellt? Oh Gott, von Sommer auf Winterzeit, warte mal, die Gartenmöbel werden wieder zurück ins Haus gestellt. Richtig. Also, Also minus eine zurück. Stunde, ihr wisst Bescheid, 29.10. nicht verpassen. Es wird eine längere Nacht, das ist auch schön. Ja, das stimmt allerdings. Das heißt aber auch, dass es morgens noch später hell wird. Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei im Moment muss ich sagen, stört mich das gar nicht, weil ich ja ausschlafen kann. Gut, dann Stefan, jetzt kleines Ratespiel an dich. Um wie viel Uhr geht die Sonne auf aktuell? 7:20 Uhr. Sehr nah dran, 7:30 Uhr. Und wann geht die Sonne unter? 18:50 Uhr. Boy, 18:14 Uhr, auch sehr nah dran. Ja, Siehst du? das wird sich ja so ein bisschen verändern, aber die Tage werden ja auch kürzer, von daher Ja, hat das und alles seine kühler. Richtigkeit. Kürzer und kühler, ne? Hat man jetzt ja auch gemerkt, irgendwie der Herbst fehlt. Von guten Temperaturen ging es gleich richtig bergab jetzt die letzten Tage. Ich weiß nicht, wie empfindest du das, René? Hast du schon dein Schal und Mütze rausgeholt? Ich bin heute tatsächlich mit Kopfbedeckung in den Tag hineingestürmt. Ja. Ich bin immer sehr zeitig unterwegs und da ist es wirklich echt noch kühl und ich mag es gerne ein bisschen warm um die Ohren. Genau. Das stimmt, das stimmt. Außerdem spart das das morgendliche Kämmen, weil vor der Gerade in Mütze deinem Fall, und nach ja. der Mütze ja sowieso. So, genau. Bei mir ist ja nicht so schlimm mehr. Ja. Ja, ja, cool. Ja, wir hoffen, dass ihr natürlich auch einen schönen Herbst habt. Hoffentlich auch gesund seid, ne? Weil im Moment ja, ist ja so eine Erkältungswelle. Irgendwie hustet jeder, wenn man so unterwegs ist, ob beim Einkaufen, bei der Zugfahrt, draußen an der Bushaltestelle. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wir hoffen, ihr seid natürlich gesund, ne? Genau, denn wir dürfen nicht vergessen, Corona ist noch nicht vorbei oder Grippe oder andere unschöne Richtig, Krankheiten. ja. Egal, was man davon bekommt, man braucht es eigentlich nicht. Genau, also immer schön gesund ernähren, viel Vitamine und ihr wisst schon, brauchen wir euch ja nicht belehren. Ne? René, wie waren denn die letzten 2 Wochen? Was hast du denn so erlebt? Also, Wir sind ja ein bisschen aus dem Rhythmus, ne? Muss man ja auch dazu ach so, ja, erklären du heute. hast es vorhin angekündigt, ne? Wir sind ein bisschen früher. Genau, heute ist nämlich Montag, denn unser regulärer Aufzeichnungstag Mittwoch, den mussten wir ein bisschen vorziehen, denn bei mir steht Urlaub an und dann hätten wir das logistisch und aufnahmetechnisch und produktionstechnisch nicht geschafft. Deswegen heute wieder ein bisschen früher, aber beim nächsten Mal haben wir dann wieder den normalen Rhythmus. Für euch ändert sich natürlich nichts, habt ihr sicherlich auch Nein. schon gemerkt. Der Podcast Genau. kommt wie gewohnt jeden zweiten Montag in einer gerade. Welche Jetzt Woche bräuchte man den Kalender wir mit haben jetzt, Wochen. wir haben die jetzt die 42. Woche. Ja, genau. Wir haben jetzt die 42. Woche. Er kommt in der 43., also in der ungeraden Woche raus. Ja. Und für die Leute, die auf Instagram gewartet haben, auf den Live-Feed, sorry erstmal, aus dem Homeoffice werden wir leider nicht live senden. Zu privat. Zu privat. Niemand möchte sehen, wie Stefan in seiner Einzimmerwohnung mit eingebautem Klo und Badezimmer mit Blumsklo. Genau. Genau. Also von daher trotzdem immer mal einen Blick wert. Alle zwei Wochen in den ungeraden Wochen gern mal. Nee, Quatsch. Wir haben Jetzt, René, du bringst die Hörer durcheinander einfach. Ich bringe mich ja selber durcheinander. In den geraden Wochen zeichnen wir auf. Also gerade jetzt. Das gilt für dieses Jahr natürlich, ne? Und in den ungeraden Wochen erscheint montags der Podcast. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir es. Aber wer uns abonniert, egal ob Instagram, auf Spotify oder wo auch immer. Richtig, da braucht ihr euch das alles gar nicht merken. Ihr kriegt ja Bescheid. Geil. Ja? Sag mal, gibt es da auch eine Glocke, die man anklicken kann? Bestimmt. Drückt die Glocke. Was gab es noch? Nicht drückt den Buzzer. Nee, abonniert unsere Beiträge, unsere Stories, was auch immer, unseren Podcast. Und natürlich bewertet ihn. Da würden wir uns auch sehr freuen. Richtig. Und ihr könnt auch kommentieren. Übrigens, ja. Bevor wir zu einem Kommentar kommen, kurz nochmal die Webadresse berlin-podcast.de. Ja. Da findet ihr die meisten Info zum meisten Berlin-Podcast. Und auch die Links zu den Streaming-Diensten, falls ihr sie noch nicht habt. Na? Und auch die Links über Themen, die wir hier besprechen. Ja. Ja, wie geil, da brauche ich mir das gar nicht alles merken. Könnt ihr einen Stift zur Seite clever. Legen. Genau, und einfach zuhören. Gut, kurzes Feedback. Und zwar gerne. Wir haben Feedback vom Holger schon zur letzten Sendung gehabt. Jetzt sehe ich ihr seht es nicht, aber René zückt seine schicke, moderne, anständige Brille, die er jetzt ja hat, und er sieht total ungewohnt aus. 3,99 Euro bei Rossmann, kann ich euch empfehlen. So, also, Holger schreibt, Hallihallo, hör gerade euren Podcast. Der Spreepark ist tatsächlich geöffnet. Er bezieht sich also auf eine der letzten Sendungen, ich glaube auf die vorletzte Sendung. Mhm. Mathematisch müsste das ja dann die 121 sein. Also der Spreepark ist tatsächlich geöffnet. Wir waren vor ein paar Wochen da und haben uns das Ganze angeschaut. Das Riesenrad soll als einziges Fahrgeschäft wieder modernisiert und aufgebaut werden. Das wird dann auch fahren. Der Rest soll für einen Besuch erhalten werden, und teilweise soll man durch die alten Geschäfte laufen können. Genau, also Spreepark, bei uns noch ein offener Termin als Aufzeichnungsort. Wir werden das Ganze weiter beobachten. Ein weiteres Feedback, was wir haben, ist ein Zuhörerwitz, aber der dann am Ende im Witzbattle. Da bin ich gespannt. Weiß nicht mehr genau von wem, aber ich weiß, dass die Intention garantiert war, dass wir mal was zu lachen haben. Okay. Ich bin gespannt, ob das mal ein Witz wird, den wir noch nicht kennen. Ja. Ah, schön, freue ich mich drauf. Immer her damit, ne? Gut, also dranbleiben am Ende der Sendung, das Witzbattle. Ja. Korrekt gegendert. Gut, hör also, auf damit. Ja. Du hattest mir vor ungefähr 7 Minuten eine Frage gestellt, Stefan. Was habe ich in den letzten 2 Wochen waren? Genau. Ja, ich pick mal eine Sache raus. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Sendung angekündigt habe. Mir stand ja ein ganz besonderes Ereignis bevor. Ja. Die du Einladung. Warst investigativ unterwegs. Genau, die Einladung in den Bundestag. Ja. So. Geil. Da denkt jetzt bestimmt, meine Fresse, der René ein Glück gehabt, dass der in den Bundestag eingeladen wird. Hat er sich kaufen lassen von der Politik. Ja, sagen wir mal so, dieser Besuch war ein Teil von Öffentlichkeitsarbeit des Bundestages. Und zwar ist es so, dass Mitarbeiter des Bundestages politische Tagesfahrten anbieten können. Das heißt, sie wählen einen oder laden einen ausgewählten Kreis in ihrem Wahlkreis oder, keine Ahnung, in dem politischen, geografischen Kreis aus und laden da Leute aus diesem Kreis ein. Und diese Einladung hatte ich auch im Kasten. Die war natürlich nicht persönlich, sondern an das ganze Gebiet, in dem ich hier wohne, gerichtet. An dein Kiez. Und man musste sich halt bewerben. Also ganz unkompliziert mit Adresse und Geburtsdatum und Namen. Ja. Da wurde wahrscheinlich polizeilich geprüft, ob alles fein ist. Und Gesinnung. Ja. Und ich hatte Glück und ich wurde eingeladen. Ja, sehr cool. Und das Tolle ist, dass dieses Event als Bildungsurlaub in Berlin gilt. Genau, aber bevor wir dazu den Details kommen, vielleicht nochmal eine kleine Politikkunde. Stefan, wie sattelfest bist du politisch? Oh, kommt immer drauf an. Weißt du, so grob, also wir werden nicht ins Detail gehen und wir werden auch, ich sag mal, alle Angaben ohne Gewähr. Aber okay. So halbwegs stimmt das, was hier kommt von uns. Komm jetzt nicht mit, wer ist welcher Minister oder welcher Partei ist der. Geht mehr so um allgemeine Themen. So. Und wenn irgendwas nicht stimmt von dem, was wir gesagt haben, dann hat sich das wahrscheinlich mittlerweile nur geändert. Ja. Also, der Bundestag. Was ist denn die Aufgabe des Bundestages? Ach du Scheiße. Gut, überhaupt kein Thema. Pass auf. Ich wusste es auch nicht. Du kannst ja mal einmal ins Blaue ziehen. Ich würde vorschlagen, der Bundestag macht Gesetzesvorschläge und der Bundesrat muss diese annehmen oder bestätigen. Okay. Oder ablehnen. Sehr, sehr heiß. Also, der Bundesrat und der Bundestag sind quasi das Parlament. Mhm. Und der Bundestag, der diskutiert Gesetzesvorschläge und stimmt über Gesetzesvorschläge ab. Und wenn die Mehrheit finden im Bundestag, dann wandern sie zum Bundesrat. Der Bundesrat schaut nochmal drüber und der Bundesrat gibt die dann quasi wieder zurück, wenn die noch angepasst werden müssen, oder sagt, alles klar, machen wir so. Okay. Gut, dann kommen wir mal kurz zu den Leuten, die im Bundestag involviert sind. Das sind ja die Bundestagsabgeordneten. Ich frage dich nicht nach der Zahl, nach der genauen, aber was schätzen, wie viele Bundestagsabgeordnete es gibt? Aber wir sind ja auf Bundesebene, nicht auf Berliner Ebene, ne? Genau. Das sind bestimmt, ich glaube, irgendwas von 700 habe ich mal gehört, aber das sind, glaube ich, die Berliner, ne? Nicht die Bundes. Nee, es sind 600 daneben. Ungefähr. Ah, okay. Oh, war also gar nicht so schlecht. Nicht so weit weg. Du hast halt eine gute Trefferlaune. Du solltest da mal runter die Kneipe gehen und noch ein paar Dartpfeile werfen. Könnte was Gutes werden. Am Ende sage ich, dass ich Abitur in politischer Weltkunde habe, aber egal. Gut, also wir haben ungefähr 600 Bundestagsabgeordnete und die Bundestagsabgeordneten, die sind organisiert in Fraktionen. Und das Interessante ist, eine Fraktion hat ja nicht zwangsläufig was mit einer Partei zu tun, aber eine Fraktion ist eine Parteizugehörigkeit. Also wir haben dann, die sind relativ parteieigen, also SPD-Fraktion, logisch. CDU, CSU-Fraktion ist eine, ne? Aber blöd gesagt, hat jede Fraktion, besteht nur aus einer Partei. Und was mit Parteilosen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob die im Bundestag gewählt werden, weil das wiederum ist ja auch abhängig von der Anzahl, die eine Fraktion an Stimmen. Na, vom Wahlergebnis, ja. Genau. Gut, okay, dann haben wir das auch. Also wir wissen, dass da so um die 600 Leute sitzen. Mhm. Und jetzt nehme ich mal, ich bleibe mal ganz konkret bei den Parteien, das ist jetzt keine Präferenz, also ich wurde von der CDU eingeladen, ne? Das hat nichts damit zu tun, ob ich die Hätte auch die SPD oder ja, Grüne, auch, Linke, hätte auch FDP sein können. Also vielleicht hätte mich sogar von der AfD einladen lassen, weiß ich nicht. Ja, gut, aber jede Fraktion hat eben eine gewisse Anzahl an Sitzen und das sind dann natürlich auch bundeslandübergreifende Sitze, ne? So, und da sind wir schon bei der ersten Sache. Wenn ihr einen Bundestagsabgeordneten habt bei euch in der Nähe, dann könnt ihr euch von dem rein theoretisch auch einladen lassen. Und um herauszufinden, wer euer Bundestagsabgeordneter ist, das ist ganz easy, geht ihr auf www.bundestag.de/Abgeordnete und da kannst du dann deine Postleitzahl eingeben oder dein Bundesland oder Stadtbezirk sogar. Und dann wird dir angezeigt, welche Bundestagsabgeordneten, das sind dann wahrscheinlich, also bei mir waren es drei oder vier, aus drei verschiedenen Parteien, die zuständig sind quasi für meinen Stadtbezirk hier in Berlin. Das geht natürlich auch bundeslandübergreifend. Also wenn ihr kein Berliner seid. Bei mir sind es zwei. Bei dir sind es sogar nur zwei. Ja. Bei dir ist es wahrscheinlich Renate Künast. Nein, Petra Pau, Entschuldige. Richtig, von der Linken. Und von der CDU, der Herr Czaja. Richtig. Ja. Und von dem hat man auch öfter Post im Briefkasten. Genau, da musst du mal genau lesen. Oder du schreibst ihn sogar an und sagst, hey, ich bin interessiert daran, mir mal die politische Arbeit anzuschauen. Und dann wird er zur Bundes, Pressestelle gehen, würde sagen, hier, ich möchte gern so eine politische Tagesfahrt veranstalten. Und dann sammelt er ein paar Leute ein und dann wird der Traum vom Besuch des Bundestages wahr. Ja, und noch ergänzend dazu, wenn man auf diese Person klickt, bekommt man alle Infos zu der Person, das, Lebenslauf. Sehr guter Hinweis. Na? Das finde ich sehr krass, weil ihr könnt auch, Stefan, wenn du da einen offen hast, kannst du ja mal gucken. Ja. Es gibt dort irgendwas mit Jobs oder so auf der rechten Seite. Tätigkeiten, mitteilen unter den Instagram-Link. Sehe ich jetzt nicht. Ja, müsst ihr mal schauen. Also da sieht man, was die Leute nebenbei noch an Geld verdienen, wo die arbeiten. Da stehen auch die Gehälter. Okay. Das Gehalt ist, das Abgeordnetengehalt, das habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich eine feste, auch nachrecherchierbare Summe sein. Und ach ja, doch, hier ist entgeltliche Tätigkeiten. Ja, entgeltliche Tätigkeiten, richtig. Genau, muss man aufklappen. Hier sind noch, also genau. Ich kann ja mal kurz berichten, neben der Biografie enthält die Seite eine Liste aller seiner Reden, wo er geredet hat im Bundestag. Richtig. Auch sehr Wahnsinn, dass das so dokumentiert ist, an welchen Abstimmungen er sich beteiligt hat und wie er abgestimmt hat, genau. Ja, welcher Wahlkreis? Und dann eben auch ehrenamtliche Tätigkeiten und so. Genau, in welchem Ausschuss er tätig ist, bei Ausschüssen. Ne? Und dann die veröffentlichungspflichtigen Angaben, wie berufliche Tätigkeiten, Nebentätigkeiten und so weiter. Kann man sehr detailliert lesen, also sehr interessant, wusste ich auch noch nicht. Ja. Super Tipp, René. Der Hintergrund ist übrigens folgender. Die deutsche Politik hat es sich zur Aufgabe gemacht, für uns Bürger transparent zu sein. Und das ist übrigens auch der Grund, warum die Gebäude, die hier fürs politische Arbeiten benutzt werden, im Regierungsviertel sehr große Glasfronten haben und warum die auch so besucheroffen sind. Ne? Also man möchte da aus der Geschichte lernen und möchte da relativ transparent sein. Und so, was ich ja sehr interessant fand, war, dass auch Instagram-Profile mit verlinkt sind. Genau. Das fand ich schon relativ modern, dass auf www.bundestag.de die im Profil der einzelnen Abgeordneten der Insta-Account verlinkt ist. Die jungen Wähler einfangen. Ja. Was übrigens auch sehr interessant ist auf der Seite, ich weiß jetzt nicht genau, ob das auf der ist, wo du gerade bist, also auf dem Profil eines Abgeordneten, du hast unten den Bundestag abgebildet mit den ganzen Sitzplätzen und du kannst jeden einzelnen Sitzplatz anklicken und siehst, wer da sitzt. Mhm. Du hast einen Filter, wo du filtern kannst nach Alter und das fand ich zum Beispiel sehr interessant, die Altersverteilung. Da gibt es eine Kategorie 18 bis 24, 18 bis 24 Jahre. Und das sind tatsächlich irgendwie mindestens 5 Leute, die in dem Alter sind und die im Bundestag sitzen. Mhm. Und du kannst, glaube ich, nach Geschlecht filtern, nach Alter, nach Partei sowieso. Ja, also wirklich super transparent, super tolle interessant. Datenbank, definitiv, ja. Absolut. Also nicht nur für uns Datenbank und Tech-Nerds was, sondern tatsächlich auch für Leute, die der Meinung sind, die da oben machen, ja eh was zu wollen. Genau, die da oben. Also nochmal der Link, bundestag.de/Abgeordnete. Da findet ihr alles. Suchfilter könnt ihr suchen nach eurem Ort, eure Postleitzahl, nach einem Politiker. Ihr findet alles dort. Dann sucht euch mal euren Bundestagsabgeordneten raus und schreibt ihn einfach mal an und sagt denen, ihr wollt so eine Fahrt machen. Da würde er gar kein Problem mit haben, wenn er seine Arbeit ernst nimmt. Gefühlt, glaube ich, gibt es dieses Angebot gilt für jeden Bundestagsabgeordneten. Jeder Bundestagsabgeordnete kann einladen. Wie ich gehört habe, war es früher sogar so, dass er einfach Leute so mitbringen konnte. Heute geht das nur noch über Vorabanmeldungen und ist eine tolle Sache. Mhm. Vielleicht kurz nochmal die Webseite, wo ihr auch nochmal genauer gucken könnt über diese ganze Besuchgeschichte, und zwar bundestag.de/Besuche. Wenn ihr da auf Führungen geht, dann seht ihr die ganzen Optionen, die es gibt, in den Bundestag reinzukommen. Das mit dem Abgeordneten ist nur eine Variante und meines Erachtens die umfangreichste. Genau. Weil dieser Tag, den ich da erlebt habe, der startete um 8 Uhr mit der Abholung durch einen Reisebus vor der Wohnungstür, also fast vor der Wohnungstür. Und dann ging es mit dem Reisebus Richtung Regierungsviertel und zwar bis zum Paul-Löbe-Haus. Und das war für mich jetzt auch neu. Das Paul-Löbe-Haus, das ist eins dieser Regierungsgebäude, die da so neu aussehen, ne? Diese sehr minimalistisch ausschauen, Riesenglasfenster, diese hohen Säulen. Ja, und dieses Gebäude ist das, wo der Bundestag quasi eigentlich arbeitet. Das heißt, die ganzen Politiker aus dem Bundestag, die haben dort ihre Das ist der Bürokomplex sozusagen. Büros, genau, und machen dort ihre Arbeit. Ja. Und ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, dass der Bundestag ja aus verschiedenen Ausschüssen besteht, die sich mit bestimmten Themenkomplexen auseinandersetzen und dann eben dort vortragen. Also wenn die jetzt zum Beispiel eine Idee haben, also wir müssten ein Gesetz für irgendeine bestimmte Sache beschließen, dann kommt es ja meist aus einem Themengebiet heraus, ne, sei es Wohnrecht oder Arbeitsrecht oder keine Ahnung was. Und dann ist denen ihre Arbeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das ordentlich zu recherchieren, Argumente zu finden, keine Ahnung was, also das Thema so aufzubereiten, dass sie es vor dem Bundestag in Form einer Lesung dann von sich geben können. Dann hören die anderen ordentlich zu und dann wird versucht, eben so einen Abstimmungspunkt zu finden, weil über irgendwas muss man ja dann letztendlich abstimmen. Und diese Themen kommen dann eben entweder aus einem Ausschuss oder auch durch Bürgerbeteiligung oder Bürgerinitiativen, keine Ahnung. Also es gibt ganz viele Art und Weisen, wie eben die Themen dort in den Bundestag auf den Tisch kommen. Heißt auch, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr meint, da seid ihr unzufrieden mit, habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr fahrt in die nächste Kneipe, setzt euch an den Stammtisch und mault rum. Oder ihr setzt euch in den Reisebus, genau. Weil, wenn ihr euch in den Reisebus setzt, dann geht es nicht nur zum Paul-Löbe-Haus, sondern im Paul-Löbe-Haus geht es in einen Konferenzraum, wo man dann so ein bisschen informiert wird, wie die Arbeit und so abläuft im Bundestag. Und dann kommt der Bundestagsabgeordnete, der euch eingeladen hat und sagt dann, hallo, da bin ich. Schön, dass ihr da seid. Und dann geht es so ein bisschen in den Talk, ne? Dann kann man halt, steht er da Rede und Antwort. In meinem Fall fand ich es, war es ein bisschen zu inhaltlich zu konkret. Also er hat wirklich politische Themen angesprochen. Wahrscheinlich, weil es gerade aktuell war im Kiez. Ja. Und wir wissen alle, was gerade heute aktuell ist. Traurige Geschichte. Israel, Palästina, ne? Also können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Das war aber nur ein Thema, also er hat sich da natürlich der Masse angeglichen. Wir waren ja, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, das war ein Bus für 50 Leute, ungefähr 30, knapp 40 saßen drin. Und dann stand er da Rede und Antwort für eine Stunde und war relativ offen und gesprächig, muss man schon sagen. Also so ein Politiker verfällt natürlich auch immer in seinen stundenlangen Dialog. Die können ja reden, ne? Ja, aber es ist denen auch bewusst, habe ich gemerkt. Ja, aber insgesamt, dir hat es gefallen und konntest du oder hast du selber Themen angebracht? Ja, also ich habe in dieser Fragerunde, ich hatte zwei Fragen. Aber ich konnte leider nicht stellen. Die eine Frage werfe ich mal in den Raum. Was ich mich nämlich frage ist, wenn so ein Politiker nebenbei noch einen Job in der Wirtschaft hat, also einen normalen Job, welcher von beiden ihm mehr Spaß macht. Weil ich glaube, dass man als Politiker das schwer hat, die Sinnhaftigkeit seines Berufes anderen klarzumachen. Ja, also es kann ja sogar sein, dass die beiden Jobs sich ausschließen eigentlich, ne? Ja, weiß ich nicht. Passiert also, ja auch. Also was ja sehr, sehr verbreitet ist, sind Anwälte. Ja. Ne, oder irgendwelche Führungspositionen in Unternehmen. Aufsichtsräte. Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Job ist, Aufsichtsrat. Ja, hau mal nochmal rein hier gegen die ganzen Aufsichtsräte. Was macht eigentlich ein Aufsichtsrat? Ich sag nur Flughafen BER, ne? Ja, dann weißt du, was er nicht macht. Ja. Ja. Weil ich glaube, wenn ihr einen Job, egal welchen Job man hat, das gibt ja immer so diese Kluft zwischen Kunde und Dienstleister oder was auch immer. Also selbst wenn ihr Verkäufer seid im Laden, ich glaube, ihr denkt immer, dass die Kunden keine Ahnung haben. Mhm. Und natürlich die Kunden auch mit einer Vorstellung eures Berufes auf euch zukommen, die gar nicht der Realität entspricht. Ne? Also das ist so mein Gefühl, meine Erfahrung. Okay, ja. Also ich denke manchmal, also ich liebe alle meine Kunden wirklich sehr, aber ich weiß, dass es ihnen schwerfällt zu verstehen, mit welchen Problemen ich in meinem Job zu kämpfen habe. Ja, der hat natürlich eine andere Sicht, ne? Und ja, da richtig, hilft es natürlich, sich gegenseitig die Sicht näher zu bringen, weil es gibt ja auch viele Jobs, wo man zwar Kunden hat, aber gar nicht weiß, was der Kunde denkt, weil richtig, das weil gar nicht bis zu dir durchdringt. Richtig, ja. Richtig, sehr gut. Und jetzt stell das Ganze mal Politiker und Bürger vor, obwohl ich dieses Wort halt nicht so mag, Bürger, ne, weil das grenzt uns so zum Politiker ab, aber der Politiker Wähler ist ja letztendlich nur ein Mensch, der sich entschieden hat, also das ist einer von uns, der sich entschieden hat, das Lenkrad zu machen. Ja, genau, in Politik zu machen, das Lenkrad zu steigen, so ein bisschen gesellschaftlich. Und ich glaube, dass Politiker genau mit demselben Problem zu kämpfen haben, dass die sich einen abrackern, uns was Gutes tun zu wollen, und wir verstehen die völlig falsch. Und andersrum ist natürlich auch so, ich bin der festen Überzeugung, dass Politiker uns auch nicht richtig verstehen. Ja. Weil sie natürlich auch mit anderen Problemen zu kämpfen haben. Ne? Man kann ja immer nur aus seiner Position, also sich in andere Menschen reinzuversetzen, ist unheimlich schwierig. Und ich glaube, wir aus der IT, Stefan, sind die Einzigen, die das wirklich auf die Reihe kriegen, sich mit dem Problem des Anwenders, also sich in den Anwender reinzuversetzen und zu wissen, was für den gut ist. Das sollte so sein, genau. Ne? Nein, ich glaube, es ist generell optimal läuft. Ich glaube, es ist generell ein Problem. Und da frage ich mich nur, ob die Dimension, und diese Frage wollte ich eigentlich stellen, ob diese Dimension sehr, sehr massiv unterschiedlich ist. Also dass man als Politiker denkt, oh Gott, das ist so schwierig, das Verständnis beim Wähler oder Bürger zu bekommen. Mhm. Oder ob es eben als Anwalt oder als, keine Ahnung, als Geschäftsführer eines Unternehmens schwieriger ist. Naja, dieses Verständnis vom Kunden zu haben. Darfst ja nicht vergessen, also jetzt der Politiker, wenn du sagst, es ist ein Lokalpolitiker, der für dein Kiez zuständig ist, vielleicht hat er ja noch ganz andere Aufgaben. Und das ist dann, glaube ich, auch das Problem, dass natürlich die Probleme, die du jetzt vielleicht hast in deinem Kiez, ein bisschen im Vergleich zu anderen Problemen nur ein kleiner Stein sind in dem ganzen Universum. Und da vielleicht ist auch diese ganze Struktur gar nicht die richtige, um diese Probleme zu lösen. Das genau, könnte ja auch sein. Also ich glaube auch, dass das einen Komplexitätsgrad hat, womit sich Politik auseinandersetzt, was wir gar nicht nachvollziehen können, weil wir sehen das immer nur in unserem Horizont, und das, was dann drumherum ist, vereinfachen wir. Ne? Wir sagen, die Steuern müssen runter. Ein gutes Beispiel war gewesen, ganz, ganz Riesenproblem ist ja, dass Leute keine Wohnung finden. Wir hatten wohl irgendwie den Fall, da wurden in Berlin 250 Wohnungen ausgeschrieben. Nimm mich mit den Zahlen nicht so genau, aber die Dimensionen stimmen. Und beworben haben sich 43.000 Leute auf 250 Wohnungen. Was sagt uns das? Gibt es zu wenig Wohnungen? Wir haben zu wenig Wohnungen. Genau. Ja. So, jetzt pass auf. Okay, ist ein Problem. Wir haben zu wenig Wohnungen. Merken wir uns kurz das Problem. Jetzt kommt bei dir um die Ecke, theoretisch, wird gesagt, das Stückchen Wald, was da ist, wird platt gemacht, wenn Wohnungen hingebaut. Ja. Und wie stehst du dazu? Da kommen dann wieder die Leute, die sagen, ey, der Wald darf doch nicht flöten also, gehen. Also ist ja auch normal. Ich würde auch ich kriege sofort initial ein ungutes Gefühl und denke mir, ey, seid ihr verrückt? Wir können doch jetzt hier nichts versiegeln. So, ja, welches Problem ist jetzt stärker und richtiger? Das stimmt, und ne? Interessant war, der Abgeordnete, der ist aus dem Ausschuss Bauen und Wohnen, und da kam genau dieses Thema, nämlich, da ging es ums Tempelhofer Feld. Er sagte, er ist ja dafür, das Tempelhofer Feld am Rand zu bebauen, ne? Und alle sofort, nee, um Gottes Willen und so. Und dann sagt er, ja, hier ist das Wohnungsproblem. Und dann fängt man an zu überlegen und sagt sich, verdammt, da sind einfach zwei Sachen, die sind beide wichtig und die stehen irgendwie in Konflikt zueinander. Ja. Und jetzt wisst ihr, womit sich Politiker beschäftigen müssen. Und das ist wirklich, ich denke, das ist massiv vereinfacht gerade. Letztendlich, egal wie du es machst, du kriegst immer Dresche. Ja. Ja, aber es muss ja jemand drum kümmern und es muss genau. jemand diese Debatten gehen und wir können ja den Einfluss nehmen auf die Leute. Der Politiker, der mich jetzt eingeladen hatte, der bietet zum Beispiel an, dass man ihn anrufen kann per Telefon. Der hat so einen Sprechzeit-Slot. Also Zeit-Slot. Mhm. Da kann man den anrufen und dann kann man dem seine Belange nennen und natürlich nimmt er das auch ernst. Ne? Ja. Also er wird jetzt natürlich nicht für einen Einzelnen irgendwas jetzt in Bewegung setzen, aber prinzipiell ist das Interesse ja da, dass sich Politik mit uns beschäftigen will. Aber ich glaube, man hat schon so eine Abwehrhaltung automatisch. Also wenn ich an der Straße so einen Stand sehe und die machen einen Schritt auf mich zu, dann mache ich 3 Schritte zur Seite. Ja. Aber nicht, weil ich die nicht leiden kann, sondern weil die irgendwie von einem anderen Planeten kommen. Ja, das denkt man, ne? Ja. Aber am Ende sind es ja auch nur Menschen. Und offenbar ja sehr Interessierte. Also ich, ich kenne mindestens 3 Politiker dass ich die mal näher beleuchtet, also näher mir angeguckt habe. Also nicht nur so aus dem Fernsehen, sondern dass ich mich mit denen beschäftigt habe oder auch weiß, was die so tun. Und dann denke ich immer, krass, wie die sich ins Zeug legen, wie die sich quasi schon fast dem Bürger anbiedern, weil sie offenbar wirklich ernsthaft interessiert sind, mit dem zu reden. Und ich glaube, da ist eine Riesenlücke und die kriegst du einfach nicht geschlossen. Ja, aber letztendlich kann fast mal so ein bisschen, weil die Zeit ist schon recht fortgeschritten und wir wollen ja nicht ausschließlich über Politik reden. Achso, ja, wir sind ja gar kein Politik-Podcast. Lustige Themen, genau, der meiste Politik-Podcast Berlins hier oder wie auch immer. Versuch doch mal ein Fazit zu ziehen. Also, warte, dann kürze ich ganz schnell noch, dann renne ich nur schnell durch den Tag, um die Station dort zu machen. Also, nach diesem Gespräch, was sehr interessant und aufschlussreich, aber viel zu kurz war, ging es durch den unterirdischen Tunnel. Ui. Zwischen dem Paul-Löbe-Haus und dem Reichstag gibt es einen unterirdischen Tunnel, der natürlich nicht nur von Mitarbeitern des Hauses benutzt werden darf. Man hat uns aber den Tipp gegeben, wir sollen einfach so tun, als wenn wir dazugehören. Ein bisschen schwierig mit einer Reisegruppe von fast 40 Leuten, die alle einen grauen Beutel mit dem Bundesadler drauf haben und Werbeflyern Fotoapparate drin in der Hand haben. Und teilweise mit Rollator, obwohl das ist wahrscheinlich, wäre gar nicht aufgefallen. Und vom Alter her hätte es auch gepasst, weil der Altersdurchschnitt war wahrscheinlich locker 60. Okay, plus es du. Es war ein Wochentag. Ne? So, ging es also in den Reichstag durch diesen unterirdischen Tunnel. Vorbei an Kunstwerken, auch ein interessanter Fakt. Adolf Hitler hat damals ein Gesetz verabschiedet, dass 5% der Bausumme in Kunst investiert werden muss. Mhm. Hintergrund war gewesen, da kann man mal ein paar germanische Bilder mit in das Haus einbauen, die so ein bisschen den Wert der Gesellschaft vermitteln. Dieses Gesetz ist beibehalten worden und führt eben dazu, dass man in öffentlichen Gebäuden Kunst sieht. Und die im Reichstag ist sehr sehenswert. Schade ist nur, dass man da ohne Führung halt nicht hinkommt. Unter anderem eine Kunstinstallation, ich weiß ihren Namen nicht, aber ihr könnt ja mal googeln, da sieht man bestimmt Fotos im Internet. Alle Bundestagsabgeordneten seit 1920 oder 28 oder so. Die Ahnengalerie sozusagen. Ja, so ungefähr, aber nur mit einem Namensschild und dem Zeitraum des Abgeordnetenstatus. Ich weiß gar nicht, ob Hitler da auch dabei war, ob der jemals Bundestagsabgeordneter war, aber da ist einiges, was Rang und Namen hat und was man aus dem Geschichtsunterricht kennt, fand ich sehr interessant. Genau, und wie gesagt, dann durch diesen Tunnel ging es hoch in den Reichstag, in die Reichstagskuppel. Mhm. Das kann man auch so sich mal angucken, die Webadresse habe ich ja vorhin genannt. Einfach kurz anmelden, Termin aussuchen und dann kann man kostenfrei den Reichstag, die Reichstagskuppel besichtigen. Sehr, sehr geil. Also ich jetzt gerade für den Herbst und Winter doch das perfekte. Ja, es ist ganz schön zügig da, weil die natürlich ein bisschen offen ist, aber man ist da windgeschützt in der Kuppel und geiler Blick über Berlin. Eine schöne architektonische Sehenswürdigkeit auch, diese Kuppel. Ja. Ich werde gucken, dass ich da bald wieder hinkomme, weil 1, 2, 3, 4 Mal hingehen reicht einfach nicht. Okay. So, nach dem Reichstagsbesuch ging es dann, haben wir uns getroffen. Kaffee trinken. In einem Souvenirshop, der eine Restauration angeboten hat. Da waren Tische reserviert und da gab es dann Bratkartoffeln mit Schnitzel, einem Zopfgetränk und einem Eis. Auf Staatsnacken quasi selber bezahlt, weil aus Steuergeldern finanziert. Okay. Cool. Genau. Dann stand schon der Bus vor der Tür, der brachte einen dann in das Bundesministerium für Umwelt, Also der Name ist noch viel länger. Da ist noch irgendwie Verbraucherschutz und nukleare Vernichtung mit drin, keine Ahnung. ja. BMVU ist, glaube ich, die offizielle Abkürzung trotzdem. Ja, da gab es dann von zwei Mitarbeitern und drei Praktikantinnen einen kurzen Vortrag über die Arbeit des Bundesministeriums für Umweltschutz und eine Führung durchs Haus. Auch sehr interessant, weil das Haus ist in der Stresemannstraße und das hat ins Gebäude rein ein Stück Mauer mit eingebaut, weil damals ja dieses Stück Mauer da war. Und jetzt wurde einfach das Teil zum Teil des Gebäudes gemacht. Kann man von außen durch eine Glasscheibe sich angucken. Wenn ihr also mal auf Tournee seid durch Berlin, dann guckt mal da vorbei. Es ist direkt am Potsdamer Platz. Genau. So, von da ging es dann weiter mit dem Bus zu einer Stadtrundfahrt durch Tempelhof-Schöneberg, mein Stadtbezirk. Dein Kiez. Ja, super interessant. Der Stadtführer, der hatte, Tempelhof-Schöneberg steht ja nicht so auf den Stadtrundfahrtlisten. Von daher hat er vieles Neues erzählt und ja, interessante Fakten. Ja, und dann um 18 Uhr wurde man quasi vor der Haustür wieder abgesetzt. Feierabend. Feierabend. Geiler Tag, ich kann es euch empfehlen, unbedingt nachmachen. Ja, cool. Und das Ganze also wird jetzt auch nochmal mit der SPD und mit der genau, hast du genug Parteien. Es sind nur drei Leute, also ich muss, ja. Ja, man muss natürlich gucken, was in seinem Kiez quasi an Politik herrscht. Ja, auf jeden Fall, also muss ich sagen, würde mich auch mal interessieren. Vielleicht mache ich das auch mal. Ja, schreibt nachher mal gleich drei Leute an oder zwei sind es ja bei dir nur. Genau. Und dann mal sehen, was ich melde. Drücke ich dir die Daumen. Übrigens, ich hatte es, glaube ich, ganz kurz nur gesagt, es scheint so, als wenn jeder Mitarbeiter des Bundestages oder Bundestagsabgeordnete natürlich nur dieses Angebot einmal im Jahr in Anspruch nehmen kann. Es ist zu teuer sonst, ja. Nee, ich habe gesehen, nee, was heißt zu teuer? Sonst überleg mal bei 600 Leuten. Es scheint nämlich eine jährlich wiederkehrende Sache bei meinem Bundestagsabgeordneten zu sein. Aha, okay. Oder bei einem meiner drei Bundestagsabgeordneten. Genau. Ja. Ja, cool. Toller Tipp. Und wie gesagt, ich finde jetzt kommt ja, der Sommer ist ja vorbei und Herbst und Winter. Und da ist ja Museumszeit, Kinozeit und natürlich auch für sowas, denke ich, kann man die Zeit dann opfern und ein bisschen sich für Politik interessieren. Absolut. Na, sehr schöner Bericht. Danke, René. Von mir gibt es 3 von 5. Nee, Quatsch. 4 von 5 politischen Sternen. Okay. Ein Sternabzug einfach, weil es ziemlich trocken ist, das Thema. Ja, gut, Politik, ja. Muss halt interessant gestaltet sein. Ich gebe 5 Sterne eh nur, wenn ich so geflasht bin. Ja. Also wenn ich jetzt in eine Partei eingetreten wäre, um in den Bundestag zu kommen als Abgeordneter, dann hätte es die 5 Sterne gegeben. Naja, beim nächsten Mal, ne? Ja, cool. Also wirklich, wirklich schön. Guter Tipp und danke für den Ausflug in die Politik. Der ja auch mal ganz interessant ist. Vielleicht haben wir ein paar Leute gecatcht. So, und was machen wir jetzt mit dir, Vermittler Sachsen? Ah, gutes Stichwort. Ja, ich weiß ja, dass du Überleitungen liebst. Ich hatte, also wunderbar, als wenn wir das aufgeschrieben hätten, René. Nein, ich hatte ja ein bisschen Urlaub und wer aufgepasst hat, der weiß, der nächste Urlaub kommt ja auch direkt. Ich sag mal so, Hashtag Traveltover, ne? Sozusagen. Ich habe viel Zeit im Oktober und hatte einen Urlaub jetzt schon gemacht und zwar einen Verwandtenurlaub in Chemnitz und wer den Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass wir schon viel über Chemnitz erfahren haben und es war sehr cool, habe viel gesehen, viele Leute besucht, auch Regentage gut genutzt und muss an der Stelle auch mal sagen, die Leute, die immer über die Deutsche Bahn meckern, ich kann nichts Negatives sagen, hat alles funktioniert, alles soweit pünktlich, selbst wenn eine Verspätung war, hat man die aufgeholt und hat gar nichts mit Chemnitz zu tun. Die neue Bahn-App, hast du die schon mal benutzt? Auf Nein. Die muss ich mal kurz zu sprechen kommen. Weil das interessiert mich, weil ich möglicherweise bald in den Genuss komme, die zu benutzen. Ja. Und ist das für Leute, die irgendwo hinfahren wollen mit der Deutschen genau, Bahn? Genau, richtig, okay. Richtig. Ne? Kannst du Tickets buchen, Strecken raussuchen, quasi deine Reise damit planen und kontrollieren, kriegst Benachrichtigungen zu deiner Reise. Und ich hatte schon den Beta-Test mitgemacht und jetzt ist sie nach und nach verteilt worden, die neue Bahn-App, der DB-Navigator. Und ich muss sagen, top. Also gefällt mir super, hat alles gut geklappt. Fahrkartenkontrolle ist einwandfrei, Komfort-Check-in kannst du nutzen und du findest alle Infos zu deinem Zug, egal ob er pünktlich ist oder verspätet, wird dir alles angezeigt. Also mal ein großes Lob an diese App. Sicherlich sind da noch oder ein paar Kinderkrankheiten drin, aber die werden auch noch behoben, denke ich. Das heißt, die App ist so gut, die Bahn braucht gar nicht mehr pünktlich kommen. Naja, so will ich es nicht sagen, aber genau. Mein nächster Urlaub die Tage, der wird auch wieder mit der Bahn passieren, aber ein bisschen weiter als Chemnitz gehen. Ui, aber willst mehr du uns verraten, wo es hingeht? Nein. Die Himmelsrichtung wenigstens? Süden. Ah ja. Ja. Süden ist nach unten, für die, die in Geografie nicht aufgepasst haben. Genau, nach unten geht's ja. Bleibst du im Osten? Nee. Geht in den Westen? Stefan besucht in Süddeutschland. Ja, genau. Ich reise aus. Nein, Quatsch. Lasst euch überraschen. Hast du einen Ausreiseantrag gestellt? Bericht dann in der nächsten Folge. Ja, ich freue mich schon. An der Stelle für die Berlin-Besuchenden der Tipp: der Tränenpalast. Ort der Ostdeutschland-Ausreise. Friedrichstraße, genau so ist es. Ist auch kostenlos, kann man sich gerne mal anschauen. Ja, sehr cool. Gut, das heißt, mehr erfahren wir von deinen Reisen, von deinen Reisetätigkeiten im Moment nicht? Nein, aber ihr könnt von meiner Reise noch was anderes erfahren. Da passt nämlich ein Thema, was wir hier aufgeschrieben haben. Jetzt ein komischer Zufall, von der Bahnreise auf Toiletten zu kommen. Warst du schon mal im Zug auf Toilette, René? Ja, damals, wo es noch aufs Gleis gefallen ist und auch schon heute, wo es flupp macht. Genau. Früher hat es Platsch gemacht und jetzt macht es flupp. Ist es so? Ich gehe sehr ungern auf Zugtoiletten, muss ich ehrlich sagen. Und ich war, glaube ich, erst einmal in meinem Leben auf einer Zugtoilette. Ja. Wo ich mich dran erinnern kann. Ist es so wie, gucke ja so auch Dokumentationen aus Japan, China und so weiter. Da gibt es ja auch den Toilettentasten, um Geräusche zu machen. Ist das in Deutschland auch so? Ich muss auch sagen, ich gehe auf öffentliche Toiletten und dazu zählen ja auch Bahntoiletten generell nur, wenn es unausweichlich ist und die Situation ist alternativlos. Gott sei Dank nicht so oft vorgekommen. deswegen bin ich da jetzt auch nicht so erfahren. Ich weiß nur, dass rote Lämpchen draußen leuchtet, wenn man alles richtig macht mit den Knöpfen und Drehschaltern an der Tür. Und komisch ist, wenn du aus der Toilette kommst vom Zug und danach die Toilette gesperrt ist. Ja, dann hat es nicht flupp gemacht. Keine Ahnung, warum das so ist. Ne? Nein, aber Stichwort Toilette. Kann ich eine Anekdote von der Leipziger Bahnhofstoilette erzählen? Die war zu Deutsch vollgeschissen. Und, oh, Scheiße. Ja, das war ziemlich eklig. Aber egal. Das glaube ich. Ja. Aber kennst du die Berliner Toilette? Das ist ja auch ein sehr interessantes Thema. Die City-Klos? Oder ihr? Ja. Ja, die werden ja in der Stadt so an allen Ecken und Enden aufgestellt. Ich müsste jetzt in meinen Notizen suchen. Ich weiß nämlich, dass es dafür auch einen Plan gibt. Mhm. Und da hat man wohl irgendwann mal Gas gegeben und jetzt steht man ein bisschen auf der Bremse. Ich weiß, dass wir hier im Kiez nämlich auch so eine Toilette haben wollten, weil einige Leute offenbar nicht gern zum Kacken nach Hause gehen. Wurde hier in einer Politikrunde, der ich auch mal beigewohnt habe, eine Toilette gefordert. Und da hieß es, naja, der Toilettenplan, man ist da nicht mehr so spendabel im Moment. Es gibt ausreichend Möglichkeiten. Genau, also es ist ja seit ein paar Jahren hat sich ja irgendwie die City-Klos, die es gab, die wurden ja abgebaut und es wurden neue dann reingemacht, weil es einen neuen Inhaber oder Betreiber dann gab. Und inzwischen gibt es 472 öffentliche Toiletten in Berlin. Also nur mal so als Orientierung. Ne? In der Regel sind die kostenlos, aber jetzt kommt's. Ich kenne nur die kostenpflichtigen. Ja, es gab eine Reihe von Einbrüchen und Vandalismusvorfällen und da hat man einige Toiletten dann kostenpflichtig gemacht. Ach so, ich dachte, die sind generell kostenpflichtig. Nein, eigentlich sollten die kostenlos sein. Die Geld kosten, sind in der Regel bargeldlos. Das heißt, du musst deine EC-Karte ranhalten oder irgendein anderes Geldmittel. Und da funktioniert es auch. Habe ich gemacht, kostet 50 Cent, weil ich einmal in einer Situation war und es hat funktioniert. Ich war in einer Situation. Ja, ja, da übrigens auch als Tipp, wenn ihr im Restaurant seid, das war nämlich diese Situation, die ich bei diesem Besuch hatte, da waren die Toiletten auch mit so einem Drehkreuz und da musst du das Geld reinstecken. Aha. Und da habe ich natürlich sofort interveniert und habe gesagt, nee, Moment mal, wenn du hier was isst und was trinkst, dann brauchst du kein Geld bezahlen für die Toilette, weil dann ist das Unternehmen verpflichtet, eine Toilette, eine kostenfreie Toilette anzubieten. Genau, deswegen steht ja meist dran, für Gäste 1 Euro oder so. Ne? Genau, also wenn ihr im Berlin-Pavillon, so hieß nämlich die Restauration auf meinem Tagesausflug, wenn ihr mal im Berlin-Pavillon auf die Toilette geht, an den Kassen gibt es ein kleines Körbchen mit Jetons, die natürlich die kostenfreie Variante, die anzubieten ist, ja, dann auch anbietet. Wenn cool. ihr da nur vorbeilauft, entweder kauft euch eine Cola und, ach nee, man muss, glaube ich, sitzen. Genau, ist ja zum Verweilen. Ja, genau. Also wenn ihr dort seid vor Ort, müsst nichts bezahlen, auch wenn das erstmal so wirkt. Wenn ihr am Reichstag seid und ihr müsst aufs Klo, dann lauft darüber, zahlt 50 Cent. Und McDonald's macht das auch gern. In McDonald's sind nämlich auch Toiletten und da wird man geradezu genötigt von den Toilettenmenschen zu zahlen. Da habe ich auch schon Wortgefechte ausgefochten. Echt? Weil ich bin durchaus mit der Gesetzeslage vertraut. Und die besagt eben, dass das ist eine du Spende. Auf die Toilette gehen kannst, kostenfrei. Und das Ding ist, die Schildchen, die da stehen, die formulieren das auch einwandfrei, dass da nichts von Pflicht steht, sondern es wird immer klar gemacht, wenn du dort Gast bist, kannst du die kostenfrei benutzen, aber sie bitten um eine Spende. Aber die Toilettenmenschen versuchen das gern zum Zwang umzuformen. Lasst euch da nicht ärgern. Und bei Burger King, also nee, Burger King, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, die haben ja alle Klos. Es gibt unterschiedliche Methoden. Die einen machen es mit Jetons tatsächlich auch, habe ich schon erlebt. Und andere machen es mit einem Tagescode. Da muss man dann an der Toilettentür, also an der Haupttür, einen Code eingeben, den man als Gast mitgeteilt bekommt. Oder der, das habe ich auch schon erlebt, der auf dem Kassenbon draufsteht. Ah, okay. Und wo kann man noch auf Toilette gehen? Ganz bekannt. Ja, ich dachte, die Frage kommt überhaupt nicht. Du meinst bestimmt das Café Autos. Nee, da, wo Autos essen. Auf der Raststätte. Ja, Tankstelle. Ach so, Tankstelle stimmt. Haben da. Ja, haben kennt man aus Filmen. Meistens. Die haben doch immer Radkappen an den Kloschlüsseln dran. Nein, da musst du eigentlich zum Wärter gehen und dir den Schlüssel geben lassen. Dann kann man auch auf Aber bei Tankstelle. Aber ich denke, das kostet. Eine Tankstelle nicht. Ist meines Erachtens nicht verpflichtet, eine Toilette anzubieten. Das kann ich dir nicht sagen. Da habe ich keine Erfahrung. Könnt ihr aber ja mal für uns rausfinden. Vielleicht habt ihr selber Erfahrung oder eine Tankstelle. Muss ich auf der Tankstelle bezahlen oder komme ich kostenfrei rauf? Ja. Noch ein aber Nachtrag zur Berliner Toilette. Genau. Kaffee Achteck. Kaffee Achteck? Das ist der Name der Berliner Toilette. Das ist Geschichtsunterricht. Haben wir das im Berlin-Podcast noch nicht gebracht? Kaffee Achteck? Ich habe jetzt an Kaffee trinken gedacht. Kaffee Achteck. Warum heißt das so? Weil die Toiletten damals achteckig waren und es gibt in Berlin nur noch ganz, ganz, ganz, ganz wenige. Ich glaube, am Boxi steht noch eins, wo wir ja neulich erst waren. Ich glaube, das ist eine richtige Rarität geworden. Das sind die ganz alten Historien. Genau, richtig, richtig. Ne? Und die haben sich dann verändert und heute ist die City-Toilette. Ach nee, mehr als 30 Einrichtungen gibt es noch. Ja, und ich glaube, das ist eine Berliner Erfindung sogar. Aber Pissoirs, ne, soweit ich das lese, ist keine vollständige Toilette. Naja, ob du dich auf das Becken raufsetzt oder davor stehst, kannst du selber entscheiden. Ja, naja, ja. Nee, aber genau daher. Nein, bitte nicht in Pissoirs kacken, ich möchte euch davon abhalten. Also, und dann nicht sagen, René hat es gesagt im Berlin-Podcast. Ja, genau. Ne? Dann kriegen wir nämlich Ärger. Nee, diese öffentlichen Toiletten, da gibt es ja auch diese Pissoirs, die man von der anderen Seite dann sozusagen betreten kann und die sind ja... Wie, dann steht da einer gegenüber oder was? Nee, das ist ja getrennt. Also, weiß nicht, wie beschreibt man das? Das sind einfach, da gehst du einfach rein, ist ja wie offen einfach. Ja. Und da kannst du dann halt pullern. Ich kenn's aus meinen Kindestagen noch, da war so eine Rinne im Boden. Ja. Und da schloss Wasser und da hast du dich nebeneinander gestellt und hast gegen die Wand gestrollert. Ja. Und dann wurde das abtransportiert. Und ich habe auch schon auf Rastplätzen erlebt, so eine Toilettenhäuschen, die irgendwie komplett innen drin aus Aluminium oder Metall gewesen sind. Wahrscheinlich, damit du da einmal mit dem Kerscher durch kannst. Habe ich auch schon gesehen in Kriegsschiffen. Ich war auf einem deutschen Kriegsschiff, also nicht beruflich, sondern zur Besichtigung. Das war ein Museum. Okay. Und da waren auch die Duschkabinen und Toiletten so komplett aus Aluminium, wie aus einem Guss, damit man da wahrscheinlich keine Reinigungsprobleme hat. Aus einem Guss. Ja, sozusagen. Ja, nicht schlecht. Gut. Und nicht zu vergessen, Stefan, deine Toilettengeschichte mit den Coupons. Ah ja. Sanifair. Sanifair. Wir wissen, wir haben es alles in schlechter Erinnerung. Ihr habt wahrscheinlich die Erfahrung selber auch schon gemacht. 5 Euro bezahlen, 3 Euro Gutschein für 100 Euro Einkauf an der Tankstelle, wo alles immer teurer ist, als man eben. Genau, wo man nur 5 Minuten ist gerade. Ja. Genau. Ja. So ist das. Ich schaue gerade mal, weil wir wollen ja nicht nur von Politik und Toiletten reden. Für manche ist das vielleicht ein und dasselbe Thema, aber für uns heute mal nicht. Wir haben noch ein paar Berlin-News. Wollen wir die mal losdroppen? Ja, Stefan. Dann oder hast bitte. Du noch was? Nö. Nee? Ich finde, da sind ein paar Good News mit bei, die ich rausgesucht habe, die ich so in den letzten 2 Wochen gehört habe. Und zwar zum Beispiel, die Parkraumbewirtschaftung soll digitalisiert werden in Berlin. Das heißt, aktuell ist es so, wenn das Ordnungsamt nach Parksündern sucht, laufen die durch die Straßen und kriegen so knapp 50 bis 200 Auto pro Stunde kontrolliert. Und jetzt ist die Überlegung, dass man einfach mit Scannerautos durch die Straßen fährt und die können dann bis zu 1000 Kennzeichen pro Stunde kontrollieren und das wäre deutlich effizienter. Ja. Das hat aber zur Folge, wer parkt, muss entweder sein Kennzeichen im Automaten eingeben, dafür müssen die Automaten anheuert werden, oder halt eine App nutzen, was ja viele schon tun. Dann geht das alles und für Berlin gilt, Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg wollen das mal ausprobieren. Als erstes. Und das, was hier erst probiert wird, ist in anderen Staaten schon Usus. Also da funktioniert das schon. In Deutschland haben wir natürlich das Problem der Gesetzeslage, denn automatisches Scannen von Autokennzeichen ist ja eigentlich nicht erlaubt im öffentlichen Straßenraum. Ne? Dazu muss das Gesetz angepasst werden. Zum digitalen Parken hat Marc auch schon in einer der letzten Folgen ausführlich berichtet. Können wir nochmal verlinken. Noch mal nachzuhören. Wir haben es mittlerweile auch mal ausprobiert und das mutet schon sehr modern an, dass man beim Parken alles übers Handy macht. Und es ist sogar günstiger. Ja, und das ist eigentlich, hatte ich ja damals schon gesagt, das verstehe ich bis heute nicht, warum es so ungleich ist dann. Nee, ich finde es völlig in Ordnung, weil damit fördert man es ja auch. Neue Fördermaßnahme bei Lidl ist ja auch, dass fleischfreie Sachen. Ja. Jetzt auf denselben Preis gehoben werden wie Fleischsachen. Beispiel Hackfleisch. Mhm. Kostet bei Lidl der Kilo mit echtem Tier genauso viel wie aus Gemüse. Okay. Ja, habe ich auch irgendwie heute gelesen. Und wird bei anderen Produkten genauso gemacht. Das finde ich mal eine Maßnahme. Und ich finde es auch richtig, die guten Sachen in erreichbare Nähe zu bringen, die modernen Sachen in erreichbare Nähe zu bringen, um da ein bisschen vorwärts zu kommen. Ja, René. Hat es dir deinen Politiktag gebracht, diese Statements? Wir müssen einfach nach vorne schauen. Es bringt überhaupt nichts, in der Situation den Kopf in den Sand zu stecken und zu versuchen, Geschichte noch 1000 Mal zu durchleben. Ja. Das Ziel ist vorne und nicht hinten. Wir vergessen, was war. Nee, wir vergessen natürlich nicht, was war. Aber wir müssen nach vorne blicken. Okay, René, ja, ich hab's WLAN verstanden. Für alle. Wählt meine Partei. Oh, sehr gutes Thema. Kommen wir gleich zur nächsten Berlin-News. Da wirst du jetzt aber richtig... Habe ich das schon umgesetzt? Ja, pass auf. Endgültiges Aus für das freie WLAN in Berlin. Was? Ja, denn seit Anfang 2022 ist es ja schon abgeschaltet. Es gab es jahrelang in einer Testphase, nämlich 5 Jahre. Und die Idee dahinter war, ein flächendeckendes WLAN in Berlin zu kreieren, also zu etablieren. Diese Idee ist nun endgültig begraben worden. Und dafür gibt es 2 Gründe. Zum einen wird in den nächsten Jahren immer weniger Budget dafür eingeplant. Und es gibt immer mehr Möglichkeiten, WLAN zu nutzen, sei es im Hotel, in der Bahn, in Clubs, in Cafés und so weiter. Deswegen hat man jetzt die Idee begraben und es wird kein flächendeckendes WLAN für Berlin geben. Das finde ich ja jetzt nicht so modern. Ja. Da hast du wieder zu viel versprochen als Politiker. So, und neueste News, wir führen die Ritterrüstung wieder ein. Ja. Und schaffen das Auto ab und jeder kriegt ein Pferd. Ich wollte es gerade sagen, wir fahren mit dem Pferd zur Arbeit wieder. Also wir fahren die BVG mit dem Pferd, hat schon die ersten Pferdekutschen gekauft. Ja. Genau, so ist das. Aber wir haben noch was Schönes, weil du bist ja eine Leseratte und Das ist, glaube ich, dein Thema. Zunächst wissen wir ja, dass die Galerie Lafayette in der Friedrichstraße Ende 2024 schließen wird. Quartier das wurde 24? Jetzt offiziell 42? Jetzt bin ich verwirrt mit den Zahlen. Ja, jetzt mal weiter. Ich sag, welches genau. Quartier das ist. Also, sehr bekannt, war ganz viele Jahre dort, aber schließt diesen Standort im nächsten Jahr. Und das ist die Chance, diese Fläche neu zu nutzen. Und da ist jetzt die Idee entstanden, die Zentral- und Landesbibliothek dorthin zu versetzen. Aktuell, René, welche zwei Landesbibliotheken gibt es denn in Berlin? Also die Bibliothek, die da reinkommt, ist die ZLB, die Zentrale Landesbibliothek, richtig, die sich im Moment mit zwei Standorten in Berlin etabliert hat, und zwar der Amerika-Gedenkbibliothek, der ich jetzt schon nachtrauere, weil es ein sehr schöner Standort, ein sehr geschichtsträchtiger Ort natürlich am auch Blücherplatz ist. Genau, die Amerika-Gedenkbibliothek wird also demnach aus Kreuzberg verschwinden und wandert nach, das ist ja in der Nähe Checkpoint Charlie, Quartier 207 heißt es übrigens, der neue Standort dann. Und das ist vielleicht sogar auch noch Kreuzberg. Naja. Also aber egal, Hallisches Tor, Hallische Tor wird quasi dann aufgegeben als Standort. Ich bin gespannt, was mit dem Gebäude passiert. Mhm. Und der zweite Standort, der auch an einem sehr schönen Ort ist, ist die Berliner Stadtbibliothek. Die BSTB, also die AGB, Amerika-Gedenkbibliothek, und die BSTB, Berliner Stadtbibliothek, am Standort Breite Straße, direkt am neu gebauten Schloss. Ja. Auch dieser Standort wird in den neuen Standort aufgehen. Genau, ja. Wobei wir natürlich den Finger heben müssen, es sind Überlegungen, aber die sind schon sehr konkret. Die sind sehr konkret, ja. Genau, aus meiner Sicht würde ich sagen, das ist ein cooler Standort, weil da wird ja schon seit Jahren diskutiert, was machen wir. Wir brauchen eigentlich einen zentralen Standort dafür. Und das wäre eigentlich die Lösung, weil Friedrichstraße ist super verkehrsgünstig, kommst von überall hin. Ja, aber mit Auto würde ich sagen, ist es ein Scheißstandort. Wobei man sagen muss, Breite Straße, also mitten nahe am Alexanderplatz, ist jetzt auch nicht unbedingt besser. Alles, was in der City ist, ist mit Auto natürlich immer schwierig. Hallisches Tor ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so gut. Mhm. Aber ich finde diese Verteilung gar nicht so schlecht, wie es vorher oder wie es jetzt im Moment noch ist, weil du kannst halt Sachen, die du in der ZLB ausleihst, in der BSDB, also der Berliner Stadtbibliothek ausleihst, kannst du auch in der Amerika-Gedenkbibliothek abgeben, ohne Gebühren zu zahlen. Du hast halt, es ist zugänglicher durch die zwei Standorte. Mhm. Aber ich finde, der neue Standort, der birgt natürlich auch die Möglichkeit für Modernität. Ja. Und das ist eigentlich schon so gut wie versprochen, dass das eine super moderne Bibliothek werden soll. Ja. Wenn das soweit ist, senden wir natürlich von da. Könnte aber sicher auch sein. Der Grund, warum wir heute aus dem Homeoffice aufzeichnen, weil ich musste wegen Terminlichkeiten in der AGB, also der Amerika-Gedenkbibliothek, musste ich den Termin heute, den Außentermin, gleich mal vorneweg absagen. Also siehst du mal, wie flexibel wir sind, ne? Also ja, wir sind einer der besten mega Arbeitgeber. Ich habe im Kuno-Profil mal gelesen. René, was für ein Übergang. Es ist ja unglaublich. Wieso? Passt du schon wieder? Ja, ich habe nämlich noch eine Berlin-News. Alles klar. Und da kannst du mal ein bisschen raten. Es geht um Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Ja, welche sind die fünf größten Arbeitgeber in Berlin? Na, Siemens wird wahrscheinlich riesig. Nach Anzahl der Beschäftigten. Es sind zwar Berliner Unternehmen. Stand Ende 2021. Statistisch. Also in Berlin kenne ich ja jetzt Siemens, würde ich mal sagen, ist ein relativ großes Unternehmen. Ich würde sagen, Berlin Chemie ist ein relativ großes Unternehmen. Ach Mensch, die BVG natürlich. BVG. Richtig, auf Platz 4 mit 15.800 Beschäftigten. Denn die BSR hat da bestimmt auch eine Menge Leute. Nein. Wasserbetriebe? Nein. Auch nicht? Haben wir heute schon berichtet drüber. Wie bin ich nach Chemnitz gekommen? Ach, die Deutsche Bahn? Aber die Deutsche Bahn ist der größte Arbeitgeber in Berlin, die Deutsche Bahn AG, mit 22.500 Beschäftigten. Okay. Danach kommt Thema Krankenhaus. Vivantes? Ja, hier steht Charité Universitätsmedizin. Vivantes ist auf Platz 3. Da steht es ja. Genau, 18.000. ungefähr. Charité auf Platz 2, die Universitätsmedizin, also auch Medizinsektor, ne, Vivantes, okay. BVG und auf Platz 5. Jetzt kommen wenigstens noch irgendwas, was Modernes. Also wir gelb, haben jetzt rote Schrift auf gelbem Hintergrund. Gelbe Schrift auf gelbem Hintergrund kann nur die Post sein. Rote Schrift auf gelbem Hintergrund, DHL, richtig. Ja, 11.500. Das heißt, genau. Die ersten zwei Plätze ist Mobilität. Nee, Quatsch, entschuldige, das stimmt ja nicht. Haben wir ja gerade. Platz 1 also, und 4 ist Mobilität. Wir haben unter den ersten 5 Plätzen Mobilität und Gesundheitswesen und Logistik. Genau. Sehr interessant, deswegen habe ich das mal mitgenommen hier. Ich habe den Fahrgastsprechtag Regionalverkehr, der neulich stattfand, den habe ich mir mal zu Gemüte gezogen. Und da gab es diese Statistik. Ja, man muss sich viel mehr mit den Sachen beschäftigen, die um einen rum passieren. Das sind super interessante Sachen. Ja. Ich merke das immer, wenn ich die jetzt ja seit neuestem eingestelltes BVG-Magazin oder nur noch digital erhältliches BVG-Magazin, genau, wenn ich das lese, da sind so viele Sachen, die man überhaupt nicht weiß, dass sie sind. Ich habe zum Beispiel, Stefan, du hast es leider viel zu kurzfristig in unseren Chat geworfen, den Tag der offenen Tür im Moabiter Gericht. Ja, Kriminalgericht, ja. Ich kann es nur empfehlen, ich war schon da gewesen. Muss man mal schauen, das scheint ja zeitlich immer relativ gleich im Jahr zu fallen. Einfach mal im Oktober nächstes Jahr schon vorausschauen, gucken. Tag der offenen Tür im Kriminalgericht in Moabit. Einfach. Also man muss auch ehrlich sagen, es ist immer schwer, gute Events im Voraus zu finden. Ne? Meist hört man dann die im Radio oder im Fernsehen oder liest es in der lokalen Zeitung, aber dann ist es viel zu knapp. Ne? Aber selbst dann sind sie überlaufen, wenn es Festival of Lights nimmt. Ich habe davon nichts gehört in der Presse. Ich habe das so durch Zufall 2 Tage vorher wurde so angefangen, darüber zu sprechen. Mhm. Und ich war am Sonntag da gewesen, du warst ja auch da. Und es ist doch einfach krass, wie viele Leute in Berlin unterwegs sind, oder? Ja, ich kann mich da auch an letztes Jahr erinnern. Da war abends eine richtige Massenbewegung allein vom Brandenburger Tor Richtung Alexanderplatz. Ja. Das war, also so viele Leute siehst du im Berufsverkehr nicht. Ich bin im Brandenburger Tor, bin ich aus der U-Bahn, S-Bahn gekommen unten und ich bin die Treppen hoch und dann ging es schon nicht mehr weiter. Ja, so ist es. Festival of Lights, was sagst du? War gut. Ja, sieht immer schön aus, ne? Ja, also mir hat es auch sehr gefallen. Ja, definitiv. Ja, Berlin lebt. Ja, und das ist auch gut so. Die Menschen sind wieder aktiv, die Touristen sind da und genießen das Leben und so soll es ja auch sein. Die schönen Dinge des Lebens. Es gibt genug negative Dinge im Leben und negative Meldungen, also von daher. An dieser Stelle vielleicht doch einfach mal einen Applaus, einfach weil es möglich ist, unser Podcast. Und, stimmt, haben wir jetzt ja wieder. Für diese schönen Optionen, die Berlin zu bieten hat. Genau. Applaus. Und bevor wir zum Highlight der heutigen Folge kommen, haben wir was Neues. Das würde ich einfach mal etablieren und da sind Marc und René auch gefordert, für die nächsten Folgen was rauszusuchen, nämlich die Frage dieser Folge. So würde ich das erstmal nennen, können wir gerne noch umbenennen. Okay. Ich bin nämlich auf eine Frage gestoßen oder auf einen Fakt, vielleicht weißt du das ja. Und zwar lautet die Frage, was ist Baumkronenschüchternheit, also Crown Shyness in Englisch? Was steckt dahinter? Steckt ja, was ist das? Baumkronenschüchternheit. Genau. Hat das ein Mensch? Nee, Baumkronen. Also geht schon um Baumkronen. Okay, der Baum, das ist ein Phänomen, das der Baum hat. Ja. Baumkronenschüchternheit. Also was ich ja weiß, ist, dass Bäume... Du bist ja Naturbursche. Ja, pass auf, meine Theorie. Bäume, wenn die im Wald wachsen, dann sind die sehr eng beieinander und die kämpfen ja auch so ein bisschen miteinander. Weil es gibt Bäume, die ganz hoch nach oben wachsen und ihre Krone gen Himmel recken, weil da gibt es das, was der Baum liebt, Sonnenlicht und Sauerstoff. Und dann gibt es vielleicht Bäume, die einfach relativ schnell sagen, ach, hat doch eh alles keinen Zweck, ich bleibe einfach so mickrig, wie ich bin, da komme ich eh nicht hoch. Ja, geht schon in die richtige Richtung. Also, du wusstest ja, nach oben geht's. Das ist die Richtung. Ja, nee, mit oben eher weniger. Also Bäume halten in den Kronen Abstand zueinander. So kann man es zusammenfassen. Die kommunizieren sogar miteinander. Richtig. Und es gibt zwei mögliche Erklärungen für das Phänomen. Wind und Insekten. Aber die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass Bäume ihr Wachstum einstellen, um Schäden durch Wind zu vermeiden. Na? Und natürlich wollen die keine Berührungen gegenseitig. Dadurch schützen sie sich. Das ist die Baumkronenschüchternheit. Kleiner Tipp dann dazu noch für die Gärtner unter euch. Ja. Wenn ihr eine Pflanze so ein bisschen in den Wind stellt, dann kriegt die einen kräftigeren Stängel, als wenn die jetzt, weil die natürlich Wind versucht, stand. Die wird dann vielleicht nicht so groß, aber die ist in der Basis sehr kräftig. Genau. Ja, sehr schöne Rubrik, Stefan. Bin auf weitere Fragen gespannt. Man guckt ja immer mal Quiz-Sendungen und so, da kommt ja die ein oder andere nette Frage. Also, wie ihr schon merkt, es wird sehr bildungsintensiv in den nächsten Folgen. Immer. Ich bin jetzt schon gespannt, was ich noch alles dazulernen werde. Richtig. So, aber bevor wir jetzt zu den Witzen kommen, weil ich merke schon, dass du schon ausholst. Ich renne schon, unbedingt einen Tipp noch loswerden. Ja, gerne. Damit ihr hier nicht ohne Fernsehtipp davon geht, damit ihr die nächste Woche was zu tun habt. Ich kann euch empfehlen, kostenfrei und kostenlos in der ARD-Mediathek vom SWR produziert, die Kurzserie Lubi, ein Polizist stürzt ab. Eine wahre Begebenheit, eine Doku-Serie sozusagen. Sehr, sehr gut gemacht. Es geht um einen Polizisten, einen Drogenfahnder aus dem Görli, also Görlitzer Park, der irgendwie so über Umwege zum Autoschieber geworden ist, so parallel nebenbei. Mhm. Und das ist halt eine echte Geschichte und sehr interessant aufbereitet. Sollte Berlin, euch unbedingt Berlin-Bezug vom SWR. Genau, absoluter Berlin-Bezug. Lubi, ein Polizist, stürzt ab. Okay, da kann ich ja kurz noch eine Meldung hinterher schmeißen. Also super Tipp. Also 4 Folgen, 30 Minuten. Es ist aktuell noch eine Doku parallel online. Ja. Die ist 45 Minuten lang und reißt alles komplett in einer. Guckt euch lieber die 4 Folgen an. Da ist das noch ein bisschen Dann braucht man die Doku nicht gucken, oder? Braucht man die Doku nicht gucken. Das ist quasi Schnellzusammenfassung in 45 Minuten. Ja, guter Tipp, weil ich finde immer so Sendungen, Serien, Filme, Dokus mit Berlin-Bezug finde ich immer toll, weil man sieht immer auch viel von Berlin. Das stimmt. Aber ich kann dann passend, weil du davon angefangen hast, noch eine Meldung hinterher schmeißen. Thema ARD und ZDF Mediatheken. Denn die fangen jetzt an, gemeinsame Empfehlungen rauszuschicken. Schon länger hat man Inhalte der jeweils anderen Mediathek gefunden. Also das heißt, wenn du zum Beispiel in der ARD-Mediathek nach der Heute-Show gesucht hast, dann hast du die gefunden. Und jetzt ist es so, die nächste Stufe, auch Empfehlungen werden automatisch angezeigt von der jeweiligen anderen Mediathek. Und ARD und ZDF wollen gemeinsam offenen Standard entwickeln, um Mediatheken quasi zu generalisieren. Ne? Und ich finde es einen guten Schritt, dass man da zusammenwächst und wer weiß, ob sich da auch andere Mediatheken anschließen. Genau, dann wisst ihr, warum euer GZ-Gebühren bezahlt. Also, haut den mal richtig Traffic um die Ohren. Eins muss man sagen, die Mediatheken von ARD und ZDF sind super schnell und schlicht und gut muss man, und barrierefrei. Und es gibt ja offenbar einen Trick, wie man auch bei schwacher Internetverbindung Streaming sauber auf die Reihe kriegt. Und da bin ich von privaten Angeboten ein bisschen enttäuscht. Also da merke ich, dass in der Mediathek das flüssig läuft. Netflix ist gefühlt Königsklasse. Also die wissen wie kein anderer, wie man das schafft, selbst ohne Internetverbindung, um fließendes Bild hinzubekommen. Absolut, ja. Ja. Gut, ja, cool. Wunderbar. Hört sich gut an. Nehmen wir mit und lachen ein bisschen, oder? Genau, dann gehen wir rüber in den Witzbattle. Warte mal, wir gehen mal rüber in den Witzbattle-Raum. Ja, warte. Türgeräusch. Klack. Ja. So, jetzt halt es hier, du weißt, weil hier Witzbattle-Raum. Hallo. Genau. Heute. Gibt es. Witze. Alles klar. Ja, heute leider ohne Marc, aber wir freuen uns natürlich, wenn er wieder dabei ist und auch seine Witze los wird. Aber das ist für uns beide, René, und für mich die Chance, auch mal den Top-Witz des Tages zu präsentieren. Ja, ich habe übrigens politische Witze, aber weil es sehr alte Witze teilweise sind und die Politiker schon tot sind, werde ich manche Witze ein bisschen umformulieren. Auf heutige Zeit. Aber es basiert alles auf Politikern. Genau. Okay. Das fang doch einfach mal an. Achso, ich fange sogar an. Ja. Witz-Battle. Runde 1. Hier, hattest du mitgekriegt, neulich war Stromausfall in Berlin. Ein Kumpel von mir hat eine Stunde im Fahrstuhl gestanden. Tja, aber ich habe eine Stunde auf der Rolltreppe festgesessen. Naja, der war mit Ansage. Sehr gut. Ich habe ja beim letzten Mal so Sportwitze erzählt und da habe ich noch ein paar rausgeholt, die ich jetzt auch nochmal zum Besten geben werde. René, ja, irgendwie, ich war gestern joggen, ja, bin ich angebaggert worden, ne? Also wurde angesprochen und naja, eigentlich hat man mich gefragt, ob man einen Arzt rufen soll. Ja. Ja. Stoiber hatte neulich einen Fototermin auf dem Bauernhof und da sagt er so nach dem Foto zu der Fotografin, nicht, dass nachher irgendwas Dummes unter dem Foto steht, sowas wie Stoiber und die Schweine. Am nächsten Tag steht in der Zeitung unter dem Bild Stoiber, in Klammern, Dritter von links. Sehr gut, sehr gut. Runde zwei. Ja, immer wenn man mir erzählt, ey, wie schlimm Kohlehydrate sind, dann umarme ich meine Packung Teigwaren und flüstere, wir zwei gegen den Rest der Welt. So, ein Passant ist hingefallen und zufälligerweise ist gerade ein Politiker in der Nähe, und zwar der Joschka Fischer. Ah. Der hilft ihn auf und sagt so aus Spaß, na, dafür wählen sie aber nächstes Mal die Grünen, ne? Und da sagt der, der Hingefallene so, entschuldigen Sie, ich bin auf den Hintern gefallen, nicht auf den Kopf. Oh, der ist, den kann man, glaube ich, auch heute noch mit der ein oder anderen Partei bringen. Könnte jeden Politiker einsetzen, den er nicht genau mögt. Genau. Hier Name einsetzen. Runde 3. Ja. Ich habe einen Witz, der könnte auch zu dir passen, René. Ich habe mich letztens an Liegestützen versucht. Also liegen kann ich schon, stützen noch nicht. So, wir sind mittlerweile beim Bonuswitz. So schnell ja geht's. Bonusrunde. Die Queen ist neulich mit der Kanzlerin mit einer Kutsche durch die Stadt gefahren. Also die Kanzlerin in London mit der Queen. Ihr merkt schon, der Witz ist alt und wahrscheinlich nicht mal auf einer wahren Begebenheit, aber eher. So, also Queen und Kanzlerin sind unterwegs in der Pferdekutsche. Auf einmal furzt das Pferd und dann sagt die Queen so, oh, das ist jetzt aber peinlich. Und die Kanzlerin, Entschuldigung, ich dachte schon, es war das Pferd gewesen. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ich meinte übrigens Kanzlerin Scholz, ne? Natürlich. No. Ja, ich kann ein schönes Schlusswort noch bringen. Mein Verstand sagt Sport, aber mein Herz schreit Kuchen. Gut. Und dann, um das Ganze abzurunden, gibt es von mir noch den Zuschauerwitz. Oh, Zuhörerwitz ja, ja, natürlich. Oh, stimmt. Ja, richtig, richtig. Bitteschön. So, kommt eine Blondine, deswegen kann ich ja auch mit Vorurteilen um mich werfen jetzt. Der Witz ist nicht von mir. Ich habe ihn gehört und fand ihn lustig. Okay. Also, kommt eine Blondine in einen Flaggenladen und sagt, entschuldigen Sie, ich hätte gerne eine blaue Deutschlandflagge. Und da sagt der Ladenbesitzer, die haben wir aber nur in Schwarz, Rot, Gold. Ja, dann nehme ich die goldene. Der ist gut. Da fällt mir ein, was ist der Unterschied zwischen Flagge und Fahne? Da gibt es einen Unterschied. Weißt du den? Nee. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau dran erinnern. Aber es gibt ihn. Ja. Das reicht doch. Ja. Es gibt ihn. Ja. Gut, ja, wunderbar. Das hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, dann sind wir auch schon am Ende. Ich bin erstmal stolz, dass wir das ohne Marc so gut hinbekommen haben. Und für die Fans von Marc nochmal, Marc ist nicht weg vom Fenster. Er darf noch mitmachen. Ja. Wir sehen und hören ihn also schon in 2 Wochen. Genau. Und wir haben noch den Nachtrag, Fahnen werden getragen, Flaggen werden gehisst. Gut, haben wir das auch geklärt. Deswegen trägt man ja auch, wenn man besoffen ist, eine Fahne vor sich her und keine Flagge. Was für eine Esel. Also, wenn jemand. Das ist ja Wahnsinn, was wir heute gelernt haben in dieser Folge. Sie nennen mich auch Mr. Eselsbrücke. Ja, genau. Da haben wir schon den Folgentitel. Gut, wunderbar. Das ging schnell, das notiere ich mir. Genau, Mr. Eselsbrücke. Vielen Dank, dass du dabei warst, René. Und ganz liebe Grüße an Marc. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr auch dabei wart. Habt 2 schöne Wochen. Wir hören uns wieder im November. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und hier sind die Outtakes. Sag mal, wann deine Aufnahme läuft. So, meine Aufnahme, fängt ja gut an. Meine Aufnahme läuft. Sehr gut. Seit wann hat der eine Brille, ey? Ja, ich bin auch nicht mehr so jung, wie ich aussehe. Warst du noch nie. So, sorry, dass ich hier noch ein bisschen Geräusche mache. Sorry, dass du so ein Chaos verbreitet hast. Ja, schon klar. Manchmal könnt ihr mich selber umarmen für meine Organisiertheit. Echt? Selber abknutschen mal? Ja, geht mir auch manchmal so. Was ist denn das hier für ein Kabel? Weiß ich auch nicht. Zieh nicht dran. Mach nicht. Dann ist es weg. Okay. Doch, da ziehe ich raus. Das ist unnütz. René, bist du da? Man muss hier alles alleine machen, ey. So, der Stecker kommt so rein. Das sehe ich sogar ohne Brille. Nee, das hat nicht funktioniert. Achso, ja, logisch. Magie. So, warte. Ich muss jetzt noch einen Knopf drücken und dann bin ich bereit. Blub, weg. Ah. Uhr muss aktualisiert werden. Wir bereiten das Update für Sie vor. Na toll. Ich krieg jetzt Uhr 2.0. Krieg ich jetzt. Die Frisur hält, René. So, da sind wir doch. Zeitgeber, Wecker, ach, hier ist die Stoppuhr. So, dann mach ich mal nebenbei Wikipedia auf, damit ich keinen Unsinn erzähle heute. Ja, ist ja okay. Na? Ernie. Warte, ich muss noch einmal kurz hässliche Geräusche machen. Machst du doch die ganze Sendung. Das ist frechen, Stefan. Wird so ein Insider jetzt, wa? Oh, ich mache mein Mikro noch ein bisschen höher. So, ich mache mal mein Mikro noch ein bisschen höher. Hallo, ist jetzt besser vom Ton? Genau. Warte mal, ich mache mein Mikro noch ein bisschen höher. Alter Podcast-Witz. So. Viel Erfolg. Willkommen zu einer neuen... Oh, nee, du bist... Machen wir nicht so eine Faxen hier. Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht was sagen und dann nicht erwarten, dass ich nicht reagiere. Und dann nicht erwarten, dass ich nicht reagiere. Warte, ich mache den Monitor aus, damit ich nicht sehe. Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. René, komm, das müssen wir jetzt nochmal machen. So geht das nicht. Hör auf zu lachen. Stimmt, sorry, ich habe gelacht. Entschuldige. Ja, dein Fehler. Mein Fehler. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. So, was ist denn los? Wir haben nur eine Stunde Zeit. Jetzt bin ich extra aus dem Bild gegangen, damit du nicht lachen musst. Ich habe mich letztens mit Liegestützen versucht. Oder ich fange nochmal an am besten, ne? Aber was für die Outtakes? Nein. Wenn du nicht da bist, dann funktioniert das auch gut. Ich mache mir ja immer Notizen. Ich habe hier so eine Skala. Klassenbuch, ja. War heute wieder gut performt. Jetzt kann ich dir ja verraten, der Marc, der hat so eine Skala, der schreibt immer die Verabschiedungsdauer auf, deswegen macht er jede Folge einen blöden Witz darüber. Ja. Hättest du auch eine Verabschiedung von 10 Minuten machen können, ich hätte nichts gesagt, Stefan. Ich wäre echt ruhig geblieben. Wir wissen ja, René muss jetzt schlafen gehen. Ist es schon soweit? Ja, ja, klar. Nee, ey, geil, heute früh Feierabend, das ist schon erst 21:28 Uhr. Nee, deswegen machen wir jetzt Schluss. René zählt nochmal runter, heute von 5.555. Nein, wir haben gesagt, wir zählen immer von der Folgennummer runter. Achso, 123. 122. 100. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ende. Und tschüss.